2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian. Herzlich willkommen bei der Kommunistenkneipe. Heute mit dem Antisemitismus-Experten Peter Ulrich. Hallo Peter. Hallo. Peter ist 1976 geboren und hat Kulturwissenschaften, Soziologie, Germanistik, Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie studiert. Eine lange Liste. Peter wurde 2007 an der Freien Universität Berlin zum Dr. Phil promoviert. Thema der Nahostkonflikt und die Linke in Großbritannien und der BRD. Dann nochmal 2011 erneut zum Thema alte Psychoanalytikerin in Leipzig. Derzeit ist er Fellow am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Und Peter hat an der Ausarbeitung der Jerusalem Declaration, über die wir heute auch sprechen werden, mitgearbeitet und arbeitet regelmäßig auch für die RLS, veröffentlicht in verschiedenen Zeitschriften zum Thema Antisemitismus. Wir starten gleich direkt rein. Die IHRA-Definition wurde 2016 von der International Holocaust Remembrance Alliance verabschiedet und hat dabei einen besonderen Fokus auf Israel. Die Jerusalem Declaration on Antisemitism, kurz JDA, wurde 2021 von internationalen Wissenschaftlerinnen als Reaktion auf die IHRA-Definition veröffentlicht und betont die Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Kritik an Israel. Auf dem Bundesparteitag der Linken hat jetzt eine Mehrheit der Delegierten die JDA als die für die Partei Die Linke verbindliche Definition erklärt und hat sich dann sofort einen Shitstorm konservativer jüdischer Verbände des israelischen Staats und des politischen Zentrums ausgesetzt gesehen. Der Zentralrat der Juden sprach von der Ignoranz der Linkspartei gegenüber der jüdischen Community, die einer radikalen Kern getrieben von Israel-Hass zeige. Während linke jüdische Gruppen, viele progressive Wissenschaftlerinnen, jüdische wie nichtjüdische und auch die linke israelische Partei Chadash die Entscheidung begrüßt haben. Meine erste Frage an dich wäre, in welchem politischen und gesellschaftlichen Kontext entstand die IHRA-Definition und dann in Reaktion darauf die JDA? Und warum gibt es offensichtlich so eine politische Polarisierung, zu welcher Definition man sich jetzt genau bekennt? Also da muss man vielleicht wirklich als erstes mal sagen, dass die Diskussion sowas von absurde Wolken schlägt und Stilblüten hervorbringt, dass man erstmal dazu aufrufen muss, die Kirche, die Synagoge, die Moschee und was weiß ich noch im Dorf zu lassen. Also ein bisschen darunter zu kommen von dieser Erregung. Also als erstes muss man sagen, die Jerusalem Declaration on Antisemitism, um deren Anerkennung sich jetzt dieser Shitstorm so regt, ist ein solides Dokument, was von sehr vielen Wissenschaftlerinnen erarbeitet und wurde und von sehr vielen Wissenschaftlerinnen unterstützt wurde. Ist eine sehr solide Antisemitismus-Definition, an der man auch vieles kritisieren kann, an der auch ich als Co-Autor einiges kritisieren würde. Aber was, wenn man jetzt liest, dass das quasi ihre Annahme oder Anerkennung irgendwie dem israelbezogenen Antisemitismus Tür und Tor öffnet, dann ist das völlig unbelastet von irgendeiner Kenntnis dieses Textes, glaube ich. Und damit sind wir quasi beim eigentlichen Kern des Problems. Also die beiden Antisemitismus-Definitionen, die gerade populär sind und diskutiert werden, also die Arbeitsdefinition Antisemitismus der IHRA und die Jerusalemer Erklärung, die sind, also die kann man quasi fast nicht mehr über ihre textlichen Inhalte und Aussagen bewerten, sondern die sind beide politische Symbole geworden und stehen für unterschiedliche Seiten in der ganzen in eins fallenden Diskussion um Antisemitismus und Nahostkonflikt. Das ist ja ein komplexes Thema mit ganz vielen Dimensionen, aber das wird gar nicht mehr auseinandergehalten. Und da gibt es eine ganz klare Polarisierung. Auf der einen Seite antisemitismuskritisch und tendenziell israelfreundlich, auf der anderen Seite Palästina-solidarisch und mit wenig konkreter Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Regel. Das ist ja so die Grundstruktur dieser gesellschaftlichen Debatte, und alles dazwischen, alles was komplexer ist, hat es irgendwie schwer wahrgenommen zu werden. Und jede Äußerung wird da quasi reingebracht. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie Josef Schuster und andere sich über die JDA äußern und was das für ein Sakrileg wäre, was da begangen wurde, dann sieht man ja, dass sie eigentlich offensichtlich in den Text nicht reingeguckt haben. Ich habe das mal nomologischen Reduktionismus genannt, dass man völlig überschätzt beim Streit um so Definitionen, dass deren Inhalt eigentlich fast beliebig ist. Die beiden sind auch gar nicht so extrem unterschiedlich in vielerlei Hinsicht. Also es gibt gewichtige Differenzen, aber im Grunde versuchen sie, also es gibt einen Wesenskern, einen inhaltlichen Kern der Bestimmung von Judenfeindschaft, den sie beide sehr ähnlich vollziehen, obwohl es, wie gesagt, viele Unterschiede gibt, viele Argumente, die mehr für eine von den beiden sprechen. Aber sie sind halt auch eigentlich nur in ihrer Bezugnahme aufeinander zu verstehen. Also die IRA-Definition ist ursprünglich ja entstanden als Definition des European Monitoring Centers on Racism and Xenophobia im Jahr 2004, 2005. Und ist nur so als IRA-Definition bekannt geworden, als die IRA, also die International Holocaust Remembrance Alliance, sie 2016 angenommen hat und ab da so eine Verbreitung stattfand. Der ursprüngliche Entstehungskontext war aber die Zeit nach der zweiten Intifada, in der es in einigen Ländern Westeuropas, insbesondere in Belgien, Großbritannien, Frankreich, eine regelrechte Welle von Gewalt gegen jüdische Einrichtungen und gegen Jüdinnen und Juden gab, die quasi im Kontext des Nahostkonflikts israelbezogen begründet worden sind. Und in diesem Zusammenhang, in diesem zeitlichen Kontext, ist diese Definition erarbeitet worden als eine, die quasi nicht nur den klassischen rechtsradikalen Antisemitismus in den Blick nehmen wollte, sondern eben auch israelbezogene Formen von Antisemitismus. Das hat aber, also dieser Entstehungskontext hat am Ende dazu geführt, auch durch die Art und Weise, wer da beteiligt war, also diverse eher konservative, also nicht nur, aber auch konservative jüdische Organisationen und so weiter, dass dieser Fokus auf den Nahostkonflikt quasi zum wesentlichen Inhalt geworden ist. Also es gibt diese Definition, hat zum Beispiel 11 Beispiele beigefügt, die Arbeit mit ihr erleichtern sollen. Und davon beziehen sich allein 7 auf den Israel-Palästina-Konflikt. Also da ist so ein Bias eingebaut. Und das hat mit dazu beigetragen, dass diese Definition politisch instrumentalisiert werden konnte, als sowas wie eine ostpolitische Positionierung in Gestalt einer Antisemitismus-Definition. Und darauf hat die Jerusalem Declaration reagiert. Also die Leute, die sich zusammengetan haben, die zu entwickeln, haben quasi geantwortet auf die IRA. Vielleicht nochmal ganz kurz, du hast jetzt gerade gesagt, sozusagen die IHRA ist in einem ganz bestimmten historischen Kontext entstanden und das ist jetzt sozusagen auch dadurch geprägt worden, aber hat deswegen auch eine Schlagseite. Das war jetzt also jetzt keineswegs intendiert. Ja, doch, das war schon intendiert, aber das hat, also jede Entscheidung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt Sinn macht, hat aber Folgewirkungen, die vielleicht nicht immer so sinnvoll sind, oder diese Sachen noch mit implizieren. Und dieser, also klar, man guckt jetzt neu auf antisemitische Phänomene, die Bezug zum israelisch-palästinensischen Konflikt haben. Das hat man vorher nicht so sehr im Blick gehabt, also Spezialisten in der Forschung oder so, aber nicht in der Öffentlichkeit, nicht so sehr in Umfragen und sowas. Aber immer wenn man was neu entdeckt, dann gibt es auch so ein bisschen so eine Eigenläufigkeit und die Tendenz, dass das überbordet. Und dann geht natürlich auch die politische Instrumentalisierung los. Und wenn sich viele der Beispiele, die beispielsweise sehr mehrdeutig sind, die mehrdeutige Phänomene mehr oder weniger klar dem Antisemitismus zuordnen, das lässt sich natürlich nutzen, wenn man quasi israelische Politik verteidigen will und dann quasi die besonders starke Waffe des Antisemitismusvorwurfs zur Hand hat. Aber das sind alles Sachen, die konnte man noch nicht wissen, so in dem Sinne, als man diese Definition geschrieben hat. Deswegen gibt es ja auch unter denen, die sie entwickelt haben, durchaus jetzt Kritik daran. Ja, es ist ja sowieso vielleicht auch schwierig, lebendige Phänomene, die sich auch verändern, in Definition zu fassen. Deswegen, das ist ja ein marxistischer Podcast hier, der eigentlich normalerweise auch anders an Dinge rangehen würde, als jetzt sozusagen so starre Definitionen Aber da braucht man nicht mal Marx, ne? Also ich meine, man muss sich erstmal vor Augen führen, dass die, also seit vielen Jahren wird über Antisemitismus-Definitionen in der Öffentlichkeit gestritten, und zwar als ob es um wirklich basalste Lebensgrundsätze geht, die eine oder die andere verteidigt oder so. Aber die, also alles, was man aus Perspektive der Philosophie, Logik, Erkenntnistheorie und so weiter, Wissenschaftstheorie, wissen könnte über Definitionen und die Expertise, die man dazu hat. Was macht eine Definition aus? Was sind ihre Grenzen? Was sind Gütekriterien und so? Das hat nie in der ganzen Diskussion irgendeine Rolle gespielt. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Und natürlich, du sagst genau richtig. Also unabhängig von Marx, es gibt so ein ganz schönes Zitat von Nietzsche, der gesagt hat, definieren lässt sich nur, was keine Geschichte hat. Natürlich, Phänomene ändern sich und entwickeln sich. Und das ist dann, wenn man etwas definiert, dann definieren heißt ja abgrenzen. Dann trifft man eine Entscheidung, was unter dem Begriff jetzt noch zu fallen hat und was nicht. Und das ist natürlich bei Dingen, die sich historisch entwickeln, immer auch eine voluntaristische Entscheidung. Und man muss sich im Klaren sein, dass man historische Phänomene so nicht fassen kann oder nur in sehr engen Grenzen. Und was noch dazu kommt, Antisemitismus ist als historisches Phänomen auch ein soziales Phänomen. Das heißt, es gibt es nicht ohne die gesellschaftliche Thematisierung von Antisemitismus. Wenn sich die Art und Weise, wie sich Gesellschaft damit auseinandersetzt, hat das Rückwirkungen auf das Phänomen selbst. Also beispielsweise gibt es wie in den 80er Jahren irgendwie eine Forschungseinrichtung und keinerlei Monitoring. Oder ist es wie heutzutage, dass sehr, sehr viele Institutionen sich damit beschäftigen und entsprechend unterschiedliche Perspektiven, Sichtweisen, dann Deutungskämpfe aufkommen und sowas. Das alles, also das Phänomen selbst ist ja uns nicht irgendwie unverstellt zugänglich, sondern eingebettet eben in diesen Streit und die Debatte darum. Und die ist halt mit dem Thema extrem aufgeladen, was häufig die Klarheit des Blicks etwas verstellt. Wir wollen jetzt mal unsere Zeit nutzen, um auch ein bisschen in diese Definition reinzugehen. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, also die IHA-Definition hat doch eine Reihe von Praxisbeispielen, 11 Stück. 7 davon beschäftigen sich mit Israel-bezogenen Antisemitismus oder Beispiele, die rund um Israel sich drehen. Aber wie lautet sie denn eigentlich? Und die Definition lautet: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegenüber jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, eine deutsche Besonderheit, nämlich in der in Deutschland verwendeten Version wird sehr, sehr häufig ein von der Bundesregierung beschlossene Erweiterung mit angehangen. Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Also eigentlich nochmal eine Verschärfung der Problemstellung, die du jetzt ganz kurz schon angerissen hattest. Du hast die Definition bereits öffentlich als widersprüchlich, wenig präzise und als eine potenzielle Bedrohung für Meinungsfreiheit kritisiert. Könntest du vielleicht mal ausführen, woran du das festmachen würdest? Also auch gerne vielleicht in so Beispiele reingehen, um es vielleicht ein bisschen zu exemplarisch zu diskutieren. Also bevor ich gleich losschimpfe über diese Definition, ein Vorsatz noch. Die Definition selbst ist, wenn man sie zumindest unvoreingenommen oder positiv voreingenommen liest, nicht halb so schlecht wie die Art und Weise ihrer Anwendung. Aber die Definition selbst in ihrer ganzen Konstruktion und in den Verhältnissen von Kerndefinitionen und Beispielen ist quasi ein guter Startpunkt für all diesen Schindluder, der damit getrieben wird. Also schauen wir nun mal in den Text. Wir fangen an mit den ersten Worten der Definition. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden. Ja, wie gesagt, definieren heißt eingrenzen, Grenzen setzen. Also bestimmen, was für ein Sinngehalt ein Begriff hat, welche Phänomene von ihm erfasst sind. Und man muss ihn am besten abgrenzen von ähnlichen Phänomenen, von übergreifenden, allgemeineren Phänomenen und so weiter. So, und dann kommt hier eine bestimmte Wahrnehmung. Und man wartet darauf, was denn die Art der Wahrnehmung also ist. Genau, das wird dann nicht geliefert. Stattdessen kommt eine Möglichkeit, wie sich das ausdrücken kann. Es kann sich als Hass ausdrücken gegenüber Juden. Aber man ahnt, es kann sich offensichtlich irgendwie auch noch anders ausdrücken, ohne dass das jetzt ausgeführt wurde. Also man muss erst mal sagen, diese Definition ist einfach handwerklich wirklich schlecht. Das ist Hanebüchen, was da gemacht wurde. Und das geht im nächsten Satz weiter. Da wird was eigentlich Richtiges gesagt, aber es wird so schlecht gesagt, dass man sich wirklich wundern muss. Da steht, der Antisemitismus richtet sich in Wort und Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen, religiöse Einrichtungen, also gegen jüdische und nichtjüdische. Brian Klug hat, ein britischer Philosoph, der seinen Namen zurecht trägt, weil er wirklich sehr klug ist, hat dazu angemerkt, dass man bei einer Definition den Kern der Sache zu bestimmen versucht und nicht alle möglichen Abweichungen und Nebenaspekte und Sonderfälle. Was hier richtigerweise gesagt wird durch jüdische und nichtjüdische Einzelpersonen, ist, dass beispielsweise jemand antisemitisch beschimpft werden kann und selbst gar nicht jüdisch ist. Aber das ist quasi schon so ein Spezialfall, der hier ziemlich verwirrend für, da das ja eine Praxisdefinition ist, die sollen Leute in der Praxis, nicht Wissenschaftlerinnen, anwenden. Und jetzt wissen die, Antisemitismus kann sich also gegen Juden und Nichtjuden richten. Das wird schon so uferlos und schwammig. Und genau so erklären sich die antisemitischen Angriffe auf die Berliner Polizei beispielsweise in den Statistiken. Genau. Und auf israel-solidarische Personen und so weiter. Antisemitismusbeauftragten, bezogener Antisemitismus und so weiter. Genau. Also man sieht, das ist wirklich Widerspruch. Das ist keine Definition. Und ein Kollege hat mal gesagt, wenn er das in einer Hausarbeit bekommen hätte, dann wäre die einfach zurückgegangen und das hätte keinen Schein dafür gegeben. So. Und dann hast du ja noch diese deutsche Spezifität angesprochen, dass die Bundesregierung, also die gesamte Definition, die ist ja ein längerer Text eigentlich. Die besteht aus einer Kerndefinition, die du vorgelesen hast. Dann gibt's noch Erläuterungen und dann gibt's die Beispiele und dann gibt's noch eine Bestimmung von antisemitischen Straftaten und so weiter. Also das ist ein mehrseitiges Dokument. Und die Anwendungspraxis ist da aber höchst unterschiedlich. Manche nehmen nur diese Kerndefinition an, manche wie die Bundesregierung nehmen diese und ändern was, aber ohne die Beispiele. Andere sagen, nein, die Definition ist nur ganz mit all den Beispielen und Erläuterungen. Also es gibt schon mal eine Unklarheit, was gehört eigentlich alles dazu. Aber in der deutschen Variante, also da ist es schon einfach so ein bisschen so ein Taschenspielertrick. Erstmal zu sagen, wir bekennen uns zu der Definition, wir ändern sie aber. Der Satz, den die deutsche Bundesregierung noch dazugefügt hat, also darüber hinaus kann der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein, der ist erstmal inhaltlich richtig. Das habe ich ja schon, ich spreche die ganze Zeit auch von israelbezogenem Antisemitismus. Also es gibt Antisemitismus, der sich als Israel bezogen ausagiert, der nicht sagt, ich habe was gegen Juden, sondern der das kamoufliert und Israel dafür einsetzt. Das ist auch seit Beginn des modernen Antisemitismus so, weil zu den antisemitischen Vorstellungen gehört eben, dass Jüdinnen und Juden gar nicht in der Lage sind, produktiv tätig zu sein, ein Staatswesen mit eigener produktiver Ökonomie aufbauen zu können und sowas. Denen wird ja unterstellt, sie würden im Hintergrund schachernd ihr Unwesen treiben und parasitär von anderen quasi leben. Also es gibt einen, man könnte sagen, der Antisemitismus ist von Beginn an auch antizionistisch quasi. Es kann sich kein israelischer Staat vorstellen. Und deswegen gibt es auch so eine, das wird angesichts der aktuellen Kommunikationsbedingungen aber in der Regel eben nicht so explizit formuliert, sondern man schimpft dann halt quasi über das besonders schlimme Israel, was eben zu unterscheiden wäre von Kritik an besonders schlimmen Taten, die Israel auch begeht. Ne? Es gibt es eben als ideologischen Wahn und es gibt eine sinnvolle, berechtigte, notwendige Kritik. Kommen wir hier noch drauf zurück wahrscheinlich. Genau, also wo du das gerade sagst mit dem Antizionismus, also es heißt aber nicht, dass jeder Antizionismus gleichzeitig antisemitisch ist. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass das in der Verwendung, in der öffentlichen Verwendung aber in eins gesetzt wird, ne? Also ja, und die Bundesregierung arbeitet mit ihrer Variante schon darauf hin, dass das so läuft. Diesen Satz, den sie da ergänzt, den hat sie nämlich aus den Erläuterungen der Originaldefinition, die hat ihn nur einfach noch ein bisschen verschärft. Im Original steht, Erscheinungsformen von Antisemitismus können sich auch gegen den Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, richten. Die Bundesregierung macht darüber Angriffe. Was sie allerdings weglässt, ist der nächste Satz, der in der Originaldefinition kommt. Der sagt, allerdings kann Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht als antisemitisch betrachtet werden. Und da kommt übrigens auch gleich noch Und eine wichtige Formulierung der IRA-Definition, die ihre Anhängerinnen und Fans irgendwie immer gerne weglassen, dass nämlich die Beispiele, die dann folgen, immer unter Berücksichtigung des Gesamtkontexts gedeutet werden müssen. Das macht übrigens die Jerusalemer Erklärung dann, die darauf antwortet, weil das so unklar ist bei der IRA, viel deutlicher. Das heißt, ein Beispiel steht nicht als solches für irgendetwas, sondern es muss im Kontext der grundsätzlichen Begriffsklärung quasi Sinn ergeben. Und das ist halt, ja, also bei der IRA-Definition ist das wirklich problematisch. Also die Beispiele, die sind alle nicht falsch, auch wenn man sagen würde, manche Aspekte fehlen, insbesondere bestimmte ideologische Aspekte von Antisemitismus kommen da so ein bisschen kurz. Aber wenn jemand, was ich bei Israel bezogenem Antisemitismus, darum drehen sich ja die ganzen Diskussionen, wenn jemand quasi eine grundsätzliche Feindschaft gegenüber dem jüdischen Nationalstaat oder der jüdischen Nationalbewegung, dem Zionismus hegt, dann wird das so liegt, dass die Beispiele hier in der IRA-Definition nahe, ist das als antisemitisch zu verstehen. Also zum Beispiel das Aberkennen des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung durch die Behauptung, die Existenz des Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen. So, dieser Satz, der macht nur dann Sinn, wenn man sagt, okay, es geht darum, es geht, also man versteht, man lehnt die Existenz Israels ab, in dem Sinne, dass man quasi eine judenfeindliche Grundhaltung teilt. Das wäre unter Beachtung des spezifischen Definitionskontextes. Weil faktisch gibt es sehr, sehr unterschiedliche Gründe für eine Ablehnung Israels. Und es ist sehr schwer zu bestimmen, wann auch irgendwie so eine Ablehnung quasi eine radikale Kritik oder Distanz ist und wie das übergeht in Phänomene von absoluter Ablehnung, Feindschaft, Delegitimierung, Entzug der Existenzberechtigung und so weiter. Das sind ja viele Konzepte, die da diskutiert werden. Also da würde ich gerne auch noch mal einhaken, weil also dieses sozusagen vergleichbar mit Kritik an anderen Ländern, das dahinter steckt ja so ein bisschen dieser 3D-Test, ne? Also das delegitimieren, dämonisieren und was war das dritte? Doppelte Standards. Genau. Und da muss man ja sagen, also wenn man sozusagen sich in einem Konflikt befindet und dort eine Feindbestimmung macht, dann ist es ja relativ normal, dass man versucht, seinen Gegner zu delegitimieren, dass man versucht, ihn zu dämonisieren und dass man auch Doppelstandards hat. Also das ist ja in jedem Konflikt der Fall. Da müsste man sich jetzt nur den Ukraine-Konflikt angucken, wie schnell da sozusagen auch davon gesprochen wurde, dass jetzt ein Genozid an der ukrainischen Bevölkerung durch Russland da geplant ist und die Delegitimierung von russischen Soldaten als Orks und so weiter und so fort. Also das findet man ja eigentlich in jedem Konflikt. Insofern. Ja, das ist eine Folge dieser spezifischen deutschen Diskussionen und teilweise auch internationalen Diskussionen, die in der es Leute gibt und Positionen, die quasi versuchen, das gesamte Konfliktfeld, Antisemitismus, Israel, Palästina, Gaza, Nahostkonflikt, israelisch-palästinensischer Konflikt, die das quasi alles versuchen, Antisemitismus theoretisch zu erklären. Das ist absolut reduktionistisch, weil, wie du richtig gesagt hast, man alles, was man quasi als problematisch oder negativ wahrnimmt, wird Antisemitismus kritisch bedeutet. Also in der zugespitztesten Form wird dann gesagt, dass es im Kern beim Nahostkonflikt, dass es den gibt wegen des Antisemitismus, was der palästinensischen Seite. Das sagen so Leute renommierte Professoren wie Karin Stöckner und Lars Rehnsmann oder auch es gibt so Bildungsvereine gegen Antisemitismus in NRW, wo die solche Thesen irgendwie immer wieder raushauen. Das ist selbst für das, was ich bisher schon an Zuspitzungen in den Reduktionismen dieser Debatte erlebt habe, nochmal echt ein neuer Peak. Also wirklich zu sagen, es geht nur um Antisemitismus und das ist wirklich, also es ist bizarr. Das ist rein idealistischer Blick auf diesen Konflikt und der ignoriert, dass der ökonomische Dimension hat, kulturelle Dimension, religiöse Dimension, internationalpolitische Dimension, ne, und vor allem eine Eigendynamik als ein extrem gewaltvoller nationalistisch geformter Konflikt, der dann quasi versucht wird, Antisemitismus theoretisch zu verstehen. Antisemitismus spielt da eine Rolle aus verschiedenen Gründen, weil es antisemitische Akteure im Konflikt gibt, auch weil quasi Antisemitismus für Leute, die nicht eine besonders komplexe Weltsicht haben, irgendwie vielleicht sowas wie ein nützliches Zusatzargument wirkt, was man sich aneignen kann. Also der Konflikt selbst erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man sich antisemitischer Deutungsmuster bedient. Aber ihn Antisemitismus theoretisch in seiner Grundstruktur verstehen zu wollen, das ist wirklich verrückt. Und das kommt aus so solchen Pseudodefinitionen wie dem 3D-Test, der auch in der IRA-Definition viele Spuren hinterlassen hat, der eben sagt, also der hat die Voraussetzung, der sagt nämlich, wenn Israel dämonisiert, delegitimiert oder mit doppelten Standards gemessen wird, dann ist das antisemitisch, weil Israel ein jüdischer Staat ist und deswegen ist das per se, also es wird einfach definiert, dass Feindschaft gegenüber Israel antisemitisch ist. Und es ist dann nur so eine Ableitungsfrage. Aber es damit, mit dieser Definition wird quasi ausgeschlossen, dass jemand beispielsweise eine schlechte Meinung von Israel hat, weil er vielleicht irgendwie von einem israelischen Soldaten an einem Checkpoint scheiße behandelt worden ist oder Familienmitglieder getötet worden sind und so weiter, ne? Also das ist eine ganz wichtige Sache, die man unterscheiden muss, die aber häufig nicht auseinandergehalten wird. Und das sind eher die IRA-Anhänger, die auch so eine Position vertreten. Ja, die sozusagen, was sind wir jetzt bei 77 Jahren Konfliktgeschichte ausblenden und das alles auf eine Ideologie, die in den Köpfen der Menschen am besten noch abgeleitet aus dem wahren Fetisch so ja. Daherkommt. Also meine Ideologie spielt natürlich eine große Rolle, ne? Aber ja, das tut sie ja überall, ne? Und genau. Ich glaube auch, niemand würde leugnen, dass Antisemitismus auch im Nahostkonflikt eine Rolle spielt. Naja, aber es gibt schon ein bisschen auch die Tendenz. Natürlich ist es, auch angesichts der autoritären Entwicklung des Anti-Antisemitismus, wie quasi jede pro-palästinensische Äußerung derzeit damit rechnen muss, des Antisemitismus geziehen zu werden, gibt es auch quasi spiegelbildlich die Tendenz, sich mit Antisemitismus lieber nicht auseinanderzusetzen und zu sagen, das ist ja nur eine Waffe, die gegen uns eingesetzt wird. Und das ist eine ganz schwierige Situation, die auch mit dazu beiträgt, dass in der Palästina-Solidarität es auch nicht immer das allerreflexivste Klima herrscht, würde ich sagen. Das heißt, weil man so sehr antagonisiert wird gesellschaftlich, so sehr unter Druck steht, ist eigentlich kaum noch Raum für einen selbstkritischen Blick. Und das ist natürlich gefährlich, weil Antisemitismus weiter trotzdem wichtig ist und weiter auch also wichtiger Bestandteil von einer progressiven Gesellschaftskritik sein muss, die Kritik des Antisemitismus. Aber das bringt einen manchmal in praktische Dilemmata, in Solidaritätsdilemmata, denen man sich stellen muss. Und das ist gerade, das wird in der aktuellen Situation auch noch eher verhindert. Ja, nicht so bei der Kommunistenkneipe. Wir setzen uns ja hier in diesem Podcast mit Antisemitismus auseinander. Ich hatte dich jetzt unterbrochen. Wolltest du noch was sagen zu der IHRA-Definition? Ja, ich wollte nur noch sagen, wir waren ja bei dem Punkt, dass man so eine grundsätzlich feindliche oder ablehnende Haltung gegenüber Israel aus unterschiedlichen Gründen haben kann. Also Antisemiten haben sie sehr häufig, außer wenn sie vordergründig sich, das ist derzeit sehr en vogue, sich pro-israelisch geben, weil man sich irgendwie gemeinsam gegenüber Muslimen in einer quasi in einem rechten politischen Lager verortet. Aber grundsätzlich gibt's einen antisemitischen Antizionismus. Es gibt aber auch grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber Israel bei religiösen Sekten im Judentum. Die finden, das ist eine göttliche Aufgabe, das Volk Israel zurückzuführen und keine von bürgerlichen Nationalstaatsprojekten. Es gibt eine anarchistische Kritik. Es gibt einfach eine Feindschaft gegenüber Israel, die aus Erfahrungen im Konflikt und aus dem Handeln des Staates Israel resultiert. Und es gibt eine gewisse Tendenz, quasi das alles so unter Antisemitismus zu fassen. Und diese unterschiedlichen Motivlagen, die unterschiedlichen Begründungszusammenhänge für diese Feindschaft, die kann man nicht so richtig in den Griff kriegen, wenn man die Beispiele aus der IRA-Definition einfach so wie so ein Lackmustest als, also es, ich meine, ich hatte ja vorhin gesagt, die IRA-Definition, die ist nicht so schlecht wie ihre Anhänger. Das heißt, die sagt ja, unter Beachtung des Gesamtkontextes, man muss nach den Umständen gucken, nach den Motiven gucken, muss die Beispiele als Erläuterung der Kerndefinition sehen. Aber es gibt Antisemitismusforscher, die schreiben einfach, das Schöne an der IRA-Definition ist, dass die eine Liste von Beispielen hat, die alle klare Fälle von Antisemitismus sind. So, Und das könnte man jetzt an ganz vielen Beispielen noch durchgehen. Also auch, also da gibt das wirkt vielleicht manchmal wie Spitzfindigkeiten. Es ist aber schon wichtig. Also zum Beispiel der Vorwurf, es gibt das Beispiel der Vorwurf gegenüber den Jüdinnen und Juden als Volk oder dem Staat Israel, den Holocaust zu erfinden oder übertrieben darzustellen. Ne? Das ist erstmal völlig klar. Das gehört zum Antisemitismus, dass jüdische Opferschaft nicht anerkannt wird und dass das noch umgedreht wird. Der Antisemitismus hat sich quasi schon immer begründet als eigentlich eine Gegenwehr gegen irgendwelche böse Sachen, die Juden machen, und die versuchen sich selbst irgendwie als Opfer darzustellen. Also das ist erstmal im Kern völlig richtig. Genau. Aber wie schnell geht das, dass bestimmte Kritiken, die ein bisschen auch in dieses Muster passen, dann delegitimiert werden? Wenn beispielsweise die israelische Politik sich quasi um aktuelle Kriegsverbrechen zu legitimieren, sich selbst quasi gegenwärtig als wieder Holocaust-Opfer darstellt. Also ich denke an den Auftritt des israelischen Botschafters, oder ich weiß gar nicht, ob es der Botschafter war, vor der UN-Vollversammlung mit einem Judenstern. Also das, wenn man das jetzt kritisiert als quasi ein Ausnutzen des Holocaust oder Finkelsteins Holocaust-Industrie oder andere Sachen dieser Art, ne, da merkt man, dass man ganz schnell in so einer Grauzone kommt zwischen dem, wo einerseits irgendwie die Verbrechen an den Jüdinnen und Juden negiert werden, ist auf der einen Seite das eine Extrem, und dem natürlich nutzt die israelische Politik das als Legitimationsressource, als ein Argument. Und es gibt da so eine Art Wiederholungszwang. Also wenn beispielsweise der Antisemitismusbeauftragte der jüdischen Gemeinde in Berlin über die BDS-Bewegung, also Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen, eine zivilgesellschaftliche, sehr ideologisch, sehr widersprüchliche, heterogene Bewegung, die auf Israel Druck ausüben will, um die Besatzung zu beenden oder bestimmte andere Ziele noch zu erreichen. Jedenfalls, wenn er sagt, diese BDS-Bewegung ist nichts anderes als die SA 1933. So, ne? Also das ist so ein, also da gibt es doch ein Benutzen des Holocaust, den ich analytisch in dem Zusammenhang völlig unangemessen finde. Vielleicht, man müsste auch diskutieren, wie angemessen diese BDS-Methoden sind in dem Konflikt, wie historisch sensibel die sind. Das wäre auch was. Aber also man merkt, es geht immer um genaue Abwägungen bei all diesen Fragen, und da tragen diese Beispiele nicht so weiter. Und die doppelten Standards, die hast du ja auch schon angesprochen, ne? Sind das doppelte Standards, wenn Israel weniger kritisiert wird von Linken, als wird ja mal gesagt, gibt zwar Israel-Kritik, aber keine Iran-Kritik oder Saudi-Arabien-Kritik? Oder liegt das vielleicht auch daran, dass man Israel an anderen als quasi auch westliche Demokratie an anderen Maßstäben misst als Iran und Saudi-Arabien? Oder liegt das vielleicht auch daran, dass es gar nicht so viele andere Beispiele gibt, wo ein Land über Jahrzehnte so ein Besatzungsregime aufrechterhält? Liegt das auch daran, dass es eben eine ganz starke historische Verknüpfung gibt? Also ist quasi so ein doppelter Standard kein Kriterium. Welches Kriterium auch immer man ranzieht, man kann nicht damit arbeiten ohne Wissen über die Sache selbst, ohne Kontextinformationen. Und da ist genau das der Punkt, wo die Jerusalemer Erklärung versucht, Klärung zu bieten. Da gehen wir dann direkt mal rein. Du hast jetzt schon gesagt, sie versucht, eine präzisere und kontextintensivere Definition von Antisemitismus zu bieten, die auch ganz konkret diesen Punkt, ne, die Unterscheidung zwischen legitimer Israel-Kritik und antisemitischer, also israelbezogenem Antisemitismus, da versucht zu differenzieren. Und die JDA ist ganz wesentlich von verschiedensten Forschern aus der Antisemitismusforschung, Holocaustgeschichte, jüdische Studien und Nahoststudien entwickelt worden. Es gibt auf der Seite JerusalemDeclaration.org so eine extrem lange Liste von Wissenschaftlerinnen, die mitgearbeitet haben und das unterschrieben haben, über 370. Da kann man sich mal angucken, wer die alles eigentlich so gut findet, was nochmal ein bisschen auch zeigt, wie paradox es ist, dass die öffentlichen Äußerungen jetzt zu dem Thema, dass die JDA von der Linken beschlossen wurden, dass es irgendwie ein bisschen aus so einer Parallelwelt kommt. Und die JDA definiert deutlich kürzer Antisemitismus so: Antisemitismus ist Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden oder jüdische Institutionen als solche. Und diese Definition konzentriert sich auf die Feindseligkeit gegen Jüdinnen und Juden als solche, also unabhängig von Staat, Ideologie und Politik. Und sie wird nicht durch Beispiele, sondern durch 15 Leitprinzipien ergänzt. Welche Zielsetzung verfolgt die JDA und wie unterscheidet sie sich in ihrer Herangehensweise von der IHRA-Definition? Also die JDA, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist erstmal nur als Antwort auf die IHRA-Definition zu verstehen. Also das heißt, die Beobachtung des Missbrauchs der IHRA-Definition, also sie wurde, ne, man muss noch mal kurz rekapitulieren, in jeder autoritären Maßnahme in der Bekämpfung des Antisemitismus, die sich sehr häufig eben auch gegen nicht wirklich antisemitische Sachen gerichtet hat, sondern gegen radikale Formen oder grundsätzliche Formen von Kritik an Israel, da hat die IHRA-Definition immer eine große Rolle gespielt. Das heißt, im Bundestagsbeschluss gegen BDS 2019, in den Stadtratsbeschlüssen aus München, aus Leipzig, aus Frankfurt und so weiter, wo es zu Raumverboten für bestimmte Veranstaltungen gekommen ist. Immer war die IHRA wichtiger Bestandteil der Begründungsrhetorik. Und sie ist an immer mehr Stellen quasi als für Behördenhandeln, für Handeln von Organisationen bis hin zu NGOs und Fußballvereinen und Betrieben als verbindlich anerkannt worden. Das ist so eine Art quasi Gesetzescharakter geworden. Dagegen hat sich die JDA gerichtet und sagen, okay, wir brauchen erstens eine Definition, die anders als die IHRA-Definition nicht völlig konfus ist. Also da gibt es durchaus auch bei den Beteiligten unterschiedliche Motivationen, was vielleicht mehr am Vordergrund stand. Aber also eine brauchbare Definition, mit der man wirklich arbeiten kann, die nicht so widersprüchlich und chaotisch und eigentlich unbrauchbar ist. Und genauso wesentlich aber auch war natürlich das Motiv, eine Definition zu schaffen, die nicht dazu einlädt, legitime, berechtigte Formen von Kritik an israelischem Handeln und an Ideologien des Zionismus und so weiter zu kritisieren. Und also die eine, diese Kritiken nicht mit Antisemitismus gleichzusetzen, sondern Unterscheidungskriterien anzubieten. Also das ist, glaube ich, die zentralen Motivationen. Das heißt, zur Klärung beizutragen, wo die IHRA-Definition einfach Unklarheit und Wirrnis hinterlassen hat. Und das macht die, also da sind schon ein paar Unterschiede relevant. Also die JDA stellt sich eher in, also die universalisiert etwas mehr. Das heißt, sie stellt sich eher in den Kontext allgemeiner Menschenrechtsnormen, wobei ein bisschen undeutlich ist, wie die das Verhältnis zum Rassismus konzeptualisiert. Also man sagt, man schreibt das im Geiste von Deklarationen gegen Formen der Ausgrenzung wie Rassismus. Betont gleichzeitig auch, dass Antisemitismus Spezifika hat. Also es wird aber quasi in so einen allgemeineren Antidiskriminierungs- und Menschenrechtskontext gestellt. Und auch die Jerusalemer Erklärung widmet sich quasi ganz ausführlich dem Kontext Israel-Palästina, aber jetzt aus einer anderen Motivlage heraus, nämlich nicht, weil man glaubt, dass das das einzige Feld ist, wo jetzt relevant sich Antisemitismus zeigt. Das ist ja ein bisschen so das, was man bei der IHRA annehmen kann. Sondern man sagt, okay, wir müssen, weil das hier so umstritten ist in der IHRA, müssen wir das jetzt hier klären, damit man eine Alternative hat oder im Zweifelsfall Klärung bei der Benutzung der IHRA mit Hilfe der JDA haben kann. Und dabei halte ich zwei Sachen für besonders wichtig. Das eine, da hatte ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen, ich lese es mal kurz vor aus der Jerusalemer Erklärung. Generell sollte bei der Anwendung der Leitlinien, also genau muss man sagen, es gibt eine Präambel, es gibt die Kerndefinition, es gibt dann Leitlinien, das ist ähnlich wie die Beispiele bei der IHRA, nur ausführlicher, und es gibt dann noch verschiedene Fragen und Antworten dazu, also es ist ein bisschen umfangreicher, das Dokument. Generell sollte bei der Anwendung der Leitlinien jede im Lichte der anderen und immer mit Blick auf den jeweiligen Kontext gelesen werden. Zum Kontext kann die Intention hinter einer Äußerung ein Sprachmuster im Wandel der Zeit oder sogar die Identität des Sprechers oder der Sprecherin gehören. Besonders wenn es um Israel oder den Zionismus geht. Also das meinte ich, ne? Also wenn man sagt, ich lehne die Existenz eines israelischen Staates ab, muss man gucken, sagt das eine Person, die quasi auch eine antisemitische Haltung vertritt, oder kommt das aus in einem ideologischen Kontext des Antisemitismus vor, oder ist es eben Ausdruck dieser ultraorthodoxen Sektenvorstellung oder ne, also unterschiedliche Sachen. Man kann den deutschen Antisemiten jetzt nicht gleichsetzen mit einem Palästinenser, der vielleicht seine Familie verloren hat, der da sozusagen einen vielleicht auch konkreteren Grund haben könnte, etwas gegen den israelischen Staat zu haben, weil er tatsächlich unter der Besatzung, Unterdrückung des israelischen Staats leidet. Das ist ja auch einer der großen Fehler, wie mit der Palästina-Solidaritätsbewegung umgegangen wird, dass das eben vollkommen ausgeblendet wird und so getan wird, als wenn es sich dabei um irgendwie irgendeinen Garten-Nazis handeln würde. Genau, und man muss auch irgendwie anerkennen, dass das natürlich nicht jeder Fall sich 100% eindeutig zuordnen lässt. Also beispielsweise habe ich mal mit einem Palästinenser gesprochen, der hat mir gesagt, ich sage immer, dass ich gegen die Juden bin und nicht gegen die Israelis oder gegen Israel, weil jeder Jude der Welt hat das Recht, hierher zu kommen, und ich habe keinen Pass, keine Bewegungsfreiheit und so weiter. Also das ist jetzt nicht, ist überhaupt nicht richtig oder so, ne? Also das ist weiterhin Ideologie im schlechtesten Sinne des Wortes, alle Juden irgendwie abzulehnen und so weiter. Aber es ist Ideologie in dem Sinne, dass es seine Lebenswahrnehmung, seine Lebensrealität so ein bisschen widerspiegelt, dass er sich quasi in einer minoritären Position gegenüber allen Juden und Jüdinnen dieser Welt quasi sieht. So. Und in diesem Sinne, das wäre auch so ein Fall, ne? Das ist so einer, wenn der eine Lebensperspektive hätte, wäre ich ziemlich optimistisch, dass er dass seine Abneigung gegenüber Jüdinnen und Juden verschwinden würde, weil er war ansonsten ist ein friedfertiger Mensch, der hatte auch nicht vor, irgendwelche Aktionen gegen die zu machen. Ne? Also, aber sich das anzuschauen, wie sich dann irgendwie alles vermengt, und aber um zu diesem Satz zurückzukommen, das heißt halt, man muss gucken, geht's bei so einem Beispiel um Jüdinnen und Juden oder geht's um irgendwas anderes? Also ich meine, also das ist halt das Wesentliche an der Jerusalem-Erklärung, Antisemitismus richtet sich gegen diese Vorurteile und sowas, gegen Juden als Juden, darum, dass es wichtig ist dafür, also Juden werden auch Opfer, sind oder sind auch Beteiligte in Ehestreitigkeiten, in Nachbarschaftskonflikten und in sonst was für Konstellationen, wo sie Feindbilder auf sich ziehen oder Feindschaft auf sich ziehen, wo es aber völlig unerheblich ist, dass sie jüdisch sind. Aber wenn das erheblich wird, wenn der Nachbar irgendwie quasi ein Problem mit dem anderen Nachbarn hat, weil er ein Jude ist und ihm unterstellt, der will irgendwie sich mehr Land aneignen oder so, weil man kennt ja, weiß ja, wie sie sind, dann ist es antisemitisch. Aber das kann man nicht mit so einem Lackmustest erfassen. Und deswegen macht die JDA dann noch was Gutes. Also sie sagt, beharrt auf den Kontext und spezifiziert, was alles für relevante Kontextdimensionen da sein können. Und sie nimmt eine ganz zentrale Unterscheidung vor. Also Dinge, die per se antisemitisch sind und Dinge, die antisemitisch sein können, aber eben nicht per se antisemitisch sind. Das wird übrigens echt häufig missverstanden, dass Dinge nicht per se antisemitisch sind, verstehen manche mit offensichtlich begrenztem Sprachvermögen als, die sind per se nicht antisemitisch. Nein, darum geht's nicht, sondern es gibt Dinge, die sind vieldeutig und da braucht man mehr Kontext. Also, wenn jemand im Kontext des einer Konfliktzuspitzung einen Anschlag auf eine Synagoge verübt, also Jüdinnen und Juden, die quasi nur durch ihren Glauben in dem Fall definiert sind, weil sie eine Synagoge besuchen, in Haftung nimmt für israelische Politik, dann ist das antisemitisch und da gibt es überhaupt keine Diskussion. Niemand würde da widersprechen. Aber wenn man, also wir hatten ja vorhin schon diese Beispiele, wo man dann gucken muss, dass es einen Unterschied macht, ob jemand, also wer, warum, aus welchem Grund irgendwie eine radikal ablehnende Haltung zum zum Staat Israel oder zum Zionismus hat oder eine grundlegende Kritik daran, da muss man halt zwischen Motivationen entscheiden und nicht nur zwischen Motivationen, auch zwischen der Art und Weise, wie diese Ablehnung und Distanz ausgedrückt wird. Ne? Man kann trotzdem also es ist halt ein Unterschied, ob man als Linker quasi grundsätzlich antinational beispielsweise eingestellt ist und quasi versucht, alles zu tun, Menschen zu befreien, ihnen ein gutes Leben zu erkämpfen, unabhängig von solchen Zugehörigkeitskategorien wie Nationen mit all ihren bekannten Ausschließungsmechanismen. Oder ob man, auch das gibt es in der Geschichte der Linken, quasi dem Zionismus so eine ganz besondere Schlechtigkeit zuspricht. Das ist schon auch tatsächlich ein Problem. Also es gibt viel zu kritisieren am historischen und konkreten Zionismus. Ne? Also zum Beispiel ist er ja grundsätzlich ambivalent in dem Sinne, dass er sowohl ein Befreiungsnationalismus ist, also als eine Bewegung, die sagt, okay, wir Jüdinnen und Juden haben in Europa keine Chance, und müssen unseren eigenen Staat gründen, um vor Verfolgung sicher zu sein. Und gleichzeitig ist er damit eben auch ein ganz normaler Nationalismus, der noch dazu sich dann quasi siedlungskolonialistisch ausformt. Das heißt, das ist die grundlegende Ambivalenz. Jetzt gibt's aber die Tendenz in der Kritik des Zionismus, quasi nur das spezifisch Negative daran anzuerkennen und dabei ganz schnell zu vergessen, dass kein anderer Nationalstaat ohne Gewalt entstanden ist, dass viele andere Staaten siedlungskolonialistische Ursprünge haben, die auch ähnlich, also selbst die USA, teilweise von verfolgten Minderheiten begonnen wurden. Ja, und also wenn es dann aber so eine Stellungnahme gibt, die gerade so in der Geschichte des ML-Spektrums häufiger mal eine Rolle gespielt haben, dass es dann zu so Gegenüberstellungen kommt, die arabischen Völker versus das zionistische Projekt, dann finde ich, ist man ganz schnell beim Antisemitismus, weil der Zionismus wird dann in so eine ganz besonderen Sphären gehoben, gibt dann so Flugblätter gegen, wo der Zionismus auf derselben Stufe wie Kapitalismus, Imperialismus, Krieg, also das Schlechte schlechthin quasi dargestellt wird. Und das ist halt sehr anschlussfähig an die antisemitischen Semantiken. Und da muss man halt eben ganz genau aufpassen und ganz genau hingucken. Und genau das ist das, was aber die aktuelle Debatte eigentlich nicht erlaubt, weil die entweder auf der einen Seite nur the facts on the ground sieht oder auf der anderen Seite nur Antisemitismus als zentrale Motivstruktur. Und wie sich reale Verhältnisse und ideologische Deutungen und sowas vermischen, dem kann man sich gar nicht mehr stellen. Und das hat auch noch eine ganz andere problematische Implikation, dass man sich gar nicht ernsthaft mit Problemen von niedrigerem Schweregrad auseinandersetzen kann. Also ich hätte beispielsweise an der BDS-Bewegung durchaus vieles zu kritisieren, was aber überhaupt nicht Gegenstand der gesellschaftlichen Diskussion ist, weil es darum geht, die einen sagen, BDS ist Antisemitismus und BDS sagt, nein, wir sind nicht antisemitisch. Also man kann einen Vorwurf dieser Schwere quasi nur komplett zurückweisen, wenn man sich nicht selber ins Ausstellen will. Dass es aber Dinge zu kritisieren gäbe, die man, also die Angemessenheit von bestimmten strategischen Entscheidungen, die historische Sensibilität von bestimmten Slogans und so weiter, gibt es vieles, was man diskutieren müsste, was aber unterhalb des ist irgendwie antisemitisch und damit quasi sowas wie Wiedergänger der Nazis. Das kann man quasi dann gar nicht mehr diskutieren, wenn einmal wenn alles erschlagen wird quasi von diesem großen Vorwurf. Wir haben jetzt schon, sind jetzt schon eine ganze Weile im Gespräch, deswegen würde ich jetzt so ein paar Punkte überspringen in meinem Fragebogen, aber ich würde am Ende trotzdem nochmal vielleicht darauf aufmerksam machen, dass eigentlich beide Definitionen für die Praxis sind. Also sozusagen, dass sie im Alltag helfen sollen, irgendwie einigermaßen, ohne jetzt großartig 20 Bücher wälzen zu müssen, einschätzen zu können, was ist Antisemitismus und was nicht. In der Diskussion hat man aber häufig, also ist beginnend am häufig das Argument, ja, es geht doch jetzt gar nicht um wissenschaftliche Definitionen, die man hier diskutieren müsse, sondern also dann vielfach eben die betroffenen Perspektive als Grundlage dafür, wie man das beurteilt. Das sind jetzt insbesondere jetzt in der Linken zu findende Stimmen, die ja, die JDA-Annahme kritisieren wollen. Deswegen habe ich mir gedacht, lass uns doch vielleicht kurz nochmal sprechen tatsächlich über die wissenschaftliche Diskussion und was es da so für Konfliktfelder gibt. Die sind nämlich einerseits auch politisch aufgeladen und auch relativ, ja, zahlreich. Und wie gesagt, du hast es ja auch schon gesagt und ich teile den Eindruck, dass viele, die sich jetzt bekennen zur IRA, eigentlich sich gar nicht wirklich beschäftigt haben damit, was ist überhaupt die JDA und manchmal auch sich nicht beschäftigt haben, wie, was ist eigentlich die IRA, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, wenn man halt die IRA richtig anwenden würde, würde dieses Problem von nicht entstehen, dass sozusagen alles irgendwie als israelfeindlich gedeutet werden kann, weil das gäbe sie nicht her. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Sichtweisen auf die IRA-Definition. Das ist diese Widersprüchlichkeit, auf die du da hingewiesen hast, ne? Das kann man so oder so sehen. Aber welche Konfliktlinienunterschiede ziehen sich denn durch die wissenschaftliche Diskussion? Also ich würde erstmal noch deinen Punkt stark machen, dass irgendwie sehr, sehr instrumentell quasi auch mit den Definitionen umgegangen wird. Das habe ich ja vorhin gesagt, die sind Symbole für etwas und mit denen wird überhaupt nicht irgendwie konsistent umgegangen. Ganz viele Leute beispielsweise sagen irgendwie, also nicht ganz viele Leute, die der IRA-Definition anhängen, sagen, die ist, sieht man in so Texten, ist der Grundkonsens der Wissenschaft oder der kleinste gemeinsame Nenner der wissenschaftlichen Debatten. Selber vertreten die aber Wissenschaftskonzeptionen und Vorstellungen von Theoriebildung und Methoden, die überhaupt nicht mit so einer kriteriologischen Definition vereinbar werden. Die beziehen sich auf kritische Theorie, Psychoanalyse und sonst was. Also das beißt sich zutiefst mit der Art und Weise, wie so eine rein beschreibende theorieferne Diskussion Definition gebildet wird. Und ganz viele Leute sagen, wir arbeiten mit der, also Rias zum Beispiel sagt, diese Recherchestellen im Antisemitismus sagen, wir arbeiten mit der IRA-Definition. De facto haben sie eine ganz eigene, also haben sie sehr umgeschrieben und arbeiten mit was ganz eigenem. Also das ist ein Symbol. Und die Bezugnahme auf dieses Symbol oder auf das Gegensymbol JDA überspielt, dass in der wissenschaftlichen Diskussion um Antisemitismus grundsätzlich eine große Heterogenität herrscht. Das kann man jetzt natürlich in ein paar Minuten, die wir noch haben, nur anreißen. Aber vielleicht schiebe ich einen Werbeblock ein auf unser Buch Was ist Antisemitismus, Begriff und Definitionen von Judenfeindschaft. Da habe ich in einem sehr ausführlichen Kapitel versucht, das zu systematisieren als Probleme, inzwischen würde ich sagen, sind es mindestens 9, aber es gibt auch noch mehr, der Probleme der Begriffsbildung von Antisemitismus. Das sind so 8 wichtige Dimensionen, auf denen sich in der Geschichte der Antisemitismusforschung Leute jeweils unterschiedlich entschieden haben, aus nachvollziehbaren Gründen und damit quasi aber Folgeprobleme bekommen. Also ich sage mal nur ein Beispiel, sehr weit verbreitet ist die Vorstellung, dass Antisemitismus vor allem ein Vorurteil ist, ein Einstellungsmuster. Das sitzt also quasi mehr oder weniger in den Köpfen der Leute. Das ist eine Perspektive, die hat disziplinäre Hintergründe. Die ist in der Psychologie, in der Sozialpsychologie angemessen, auch in der Geschichtswissenschaft ist das irgendwie weit verbreitet, Antisemitismus als Vorurteil. Wenn man aus einer anderen Disziplin kommt, kann man ganz andere Perspektiven auf Antisemitismus rechnen, also beispielsweise kulturwissenschaftliche Perspektiven, denen das erstmal in erster Linie verhältnismäßig egal wäre, ob Luther Vorurteile gegenüber Juden hatte oder nicht, sondern sie analysieren die Texte, die Luther geschrieben hat, die von Judenfeindschaft nur so triefen, und ihre Bedeutung für die Entwicklung einer protestantischen Theologie, für die Entwicklung insgesamt der westeuropäischen Geistesgeschichte und so weiter. Da ist die Einstellung oder das Vorurteil von Luther quasi erstmal zweitrangig, sondern sie schauen sich Texte an, ihre Wirkungsweisen oder eine noch andere disziplinäre Perspektive, Organisationssoziologie. Die Forschung beispielsweise zu den Beteiligten am Holocaust, Polizeibataillone beispielsweise. Also organisationssoziologischer Blick sagt einem, dass Menschen an Dingen teilhaben können, wenn sie quasi Organisationszwecke sind, also die Vernichtung von Juden, völlig unabhängig von deren eigenen Einstellungen oder so. Also das ist die Mitgliedschaft in der Organisation mit all den Zwängen und sowas, die damit einhergeht, ermöglicht Dinge, die den Leuten vielleicht egal sind oder sogar vielleicht auch zuwider sind. Also nur diese drei Beispiele zeigen, je nachdem, aus welcher Perspektive man kommt, schaut man anders auf das, also aus welcher wissenschaftlichen Disziplin schaut man anders auf das Phänomen. Oder und natürlich auch zu welchem Zeitkontext. Also so eine Definition, die versuchen immer Antisemitismus irgendwie umfassend zu bestimmen. Aber natürlich haben sich Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung angesichts der Zeitzeugenschaft zu Auschwitz anders über Antisemitismus Gedanken gemacht, als nehmen wir beispielsweise Freud in seinen Schriften dazu 20, 30 Jahre vorher oder als andere, die sich jetzt in der Gegenwart damit beschäftigen, wo wir uns vor allem an dem Feld Israel und so abarbeiten. Also auch da gibt es jeweils Implikationen. Und so könnte man eine ganze Reihe von Beispielen aufzählen, wo sich Wissenschaftler sehr uneinig sind. Das geht so weit, dass David Engel vorgeschlagen hat, den Begriff sollte man im Grunde genommen ad acta legen, weil inzwischen wurde so viel Verschiedenes darunter gefasst, von Gewaltphänomenen bei Konflikten zwischen Gruppen, die im antiken Alexandria um Einfluss am Hofe ringen, bis über Pogrome im zaristischen Russland bis hin zu israelfeindlichen Einstellungen von Linken in der Gegenwart, dass der Begriff am Ende irgendwie gar nicht mehr viel Inhalt hat. Und er sagt, man soll den doch lieber beiseite legen und konkret sagen, wovon man schreibt. Also da gibt es viele Kontroversen und durchaus also wichtige, grundlegende Fragen, die da behandelt werden müssen. Leider ist aber auch das Feld der wissenschaftlichen Debatte durch diese politische Antagonisierung, über die wir jetzt gesprochen haben, die ganze Zeit total mitgeprägt. Das heißt, in vielen Bereichen findet das, was produktive Debatte versprechen würde, gar nicht statt. Beispielsweise Austausch zwischen Antisemitismusforschung und Rassismusforschung. Also die großen Differenzen zwischen diesen beiden Konzepten, die werden teilweise gerade dadurch aufrechterhalten, dass unterschiedliche Leute da politisch tätig sind und unterschiedliche Leute diese Sachen beforschen und man jemals sich mit dem anderen Feld nicht auskennt, das Wissen der anderen quasi nicht systematisch einbeziehen kann und so weiter. Und das ist tatsächlich ein Problem. Muss man erstmal Strom anschließen? Eben. Gut, also wir sprechen jetzt schon eine Stunde. Ich meine, ich schneide das jetzt hier, was wir jetzt gerade besprechen, werde ich dann nachher rausschneiden. Ich mache jetzt aber keinen Sinn, das jetzt zu stoppen. Ja. Weiß nicht, ob es nochmal Sinn macht über diese ich würde gerne nochmal so einen Punkt setzen auf Antisemitismus als Feindschaft für Juden als Juden, weil das ja, glaube ich, auch in der deutschen Debatte eine besondere Rolle spielt. Genau. Gut, dann formuliere ich mal eine Frage dazu. Also ich glaube, was auch relevant ist und was sich ja auch sozusagen in der radikalen Linken dann vielfach gefunden hat rund um den Begriff des strukturellen Antisemitismus, ist ja auch die Frage, inwieweit es auch einen Antisemitismus gibt, der sich nicht gegen Juden richtet. Also die Frage Feindschaft gegen Juden ohne Jude zu sein. Also was würdest du dazu sagen? Also damit sind wir auf jeden Fall in einem Bereich, der nochmal ganz deutlich macht, dass Definitionen von Begriffen, Begriffsbildung auch eine Frage von Entscheidungen ist. Also ich persönlich tendiere dazu zu sagen, dass man solche Phänomene, die quasi gewisse Ähnlichkeit zum Antisemitismus haben, aber quasi sich nicht gegen Jüdinnen und Juden richten oder auch nicht implizit, sondern die man beispielsweise verstehen kann, ist etwas, was sich unter anderem aus dem Antisemitismus heraus entwickelt hat. Ich neige dazu, sowas nicht als Antisemitismus zu bezeichnen, weil man sich in Widersprüche begibt, weil man den Begriff dann so weit ausdehnt, dass er quasi droht, gehaltlos zu werden. Das bedeutet aber nicht, dass das, was in der Sache damit bezeichnet wird, irgendwie uninteressant ist. Also, wenn man sich die Texte anguckt, die mit dem Begriff struktureller Antisemitismus arbeiten, interessanterweise nicht Moshe Postone, der quasi die zentrale theoretische Referenz ist, bei dem kommt der Begriff struktureller Antisemitismus nicht vor. Der spricht sogar von dem, was ich ganz sympathisch finde, von Anschlussfähigkeit an Antisemitismus. Der Begriff struktureller Antisemitismus, den hat vor allem Thomas Hauri in die Debatte eingebracht und der wurde ihm, man müsste sagen, entwendet. Denn er hat gesagt, so, da könnte man bei solchen Phänomenen, also wenn Leute eindeutig Also wenn Leute oder wenn es quasi in Ideologien, in Texten und so weiter semantische Strukturen gibt, die denen des Antisemitismus gleichen, ohne das jüdische Gegenüber, ohne das jüdische Fremd- und Feindbild, dann könnte man das als strukturellen Antisemitismus bezeichnen. Das hat er gesagt, mit quasi noch mit Fragezeichen dahinter und dem Konjunktiv. Und das wurde dann also Hauri ist damit zum Begriffspaten für strukturellen Antisemitismus geworden. Der beispielsweise, also das klassische Beispiel wäre Lenin. Lenins Weltbild hat viele Muster, die für den Antisemitismus auch prägend sind. Also so eine dieser Manichäismus, die absolute Unterscheidung zwischen der einen und der anderen Seite, so ein Sendungsbewusstsein, absolute Überzeugung quasi am Ende quasi, also die historische Wahrheit irgendwie gepachtet zu haben. Aber Lenin war einfach nirgendwo antisemitisch, der hat gegen den Antisemitismus bekämpft. Ja, das wäre so ein Fall, wo man sagen, okay, es gibt einen Anschlussweg. Und das sieht man dann auch in der Geschichte, also in stalinischen Verballhornungen der Entwicklung marxistischen Denkens, die reine staatliche Legitimationsideologien geworden sind, also die stalinistische Variante des Marxismus-Leninismus, da kommst du dann zu antisemitischen Schauprozessen gegen Funktionäre, die der absurdesten Machenschaften angeklagt werden und alle sind Jüdinnen und Juden beim Slavsky-Prozess beispielsweise. Also da sieht man, diese Problematik ist real. Die sollte man nachvollziehen. Aber in dem Fall des Slansky-Prozesses ist ganz klar, es gibt das jüdische Feindbild gegenüber. Die werden nie so genannt. Die werden als Hebräer vorgeführt oder den tschechischen und slowakischen Kommunisten in diesem Prozess wird abgesprochen, Tschechen und Slowaken zu sein. Sie werden irgendwie immer die hätten eine andere Muttersprache. Also die werden da als implizit als Juden präsentiert. Und da sieht man, das ist klar, das ist zwar kamoufliert, aber es richtet sich gegen Juden, weil sie Juden sind. Die werden als quasi so eine, es fällt mir das Wort nicht ein, Scapegoats, es ist auch Englisch, als Sündenböcke quasi präsentiert. Genau. Das ist aber anders, wenn man jetzt irgendwie sagt, dass, also es gibt ja die Tendenz, dass irgendwie jede verkürzte Kapitalismuskritik, also sobald jemand einen konkreten Banker oder einen konkreten Industriellen irgendwie kritisiert, wird gemutmaßt, das ist schon quasi das Einfallstor für Antisemitismus. Und da würde ich, sagen wir mal, durchaus einige Differenzierungsstufen dazwischen sehen. Aber ich würde sagen, okay, also es gibt Verbindungslinien. Es gibt, also für den Antisemitismus ist Personalisierung total ein wichtiges Moment quasi. Die gesellschaftlichen Probleme werden in einzelnen konkreten jüdischen Bankiers beispielsweise personalisiert. Also es gibt diese Bezugnahmen, aber das alles Antisemitismus zu nennen, ohne dass es ein jüdisches Feindbild gibt, finde ich, verwässert den Begriff. Aber es ist eine Frage der Entscheidung. Also das Problem ist durchaus relevant. Das ist für linke Theoriebildung relevant. Für Antisemitismus-Theoriebildung ist das relevant. Aber ich bin dafür, quasi beim semantischen Kern zu bleiben. Und weil man ein Problem hat, was man mit vielen anderen Begriffen auch hat, es wird dann Concept Creep genannt, also so schleichende Funktionsausweitung von bestimmten Begriffen. Das hat man auch in der Psychologie und in der Medizin, dass dann irgendwie immer mehr verwandte Phänomene niedrigeren Schweregrades auch mit einbezogen werden und so weiter. Also und da gibt's immer die Tendenz, dass dann der Begriff am Ende wenig praktikabel wird. Aber da sieht man auch, dass es für Begriffsbildung auch pragmatische Kriterien gibt, nicht nur so strenge wissenschaftliche Kriterien wie Logik, innere Widerspruchsfreiheit und sowas, sondern eben auch ist das anschlussfähig? Ist das noch brauchbar irgendwie? Und das sind alles Abwägungsfragen, denen sich aber die gesellschaftliche Debatte ja überhaupt nicht stellt, weil die einfach nur sagt, diese Definition ist toll oder diese Definition ist toll. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich, obwohl ich die Jerusalem Declaration, die ich ja mitgeschrieben habe, gut finde und auch es richtig finde, wenn die Partei Die Linke sich dazu bekennt, dass ich trotzdem nicht sicher bin, ob ein Parteitag der richtige Ort ist, das in dem Sinne zu beschließen, ohne eine ausgiebige Diskussion dazu. Die hätte es auf jeden Fall gebraucht und auch in diesem Kontext, wo jede dieser Definitionen ja eben eigentlich nur ein Symbol für eine bestimmte politische Parteinahme ist. Das ist im Kontext des aktuellen Nahostkonflikts richtig, aber nicht unbedingt, wenn man quasi wirklich ernsthaft daran interessiert ist, ein Verständnis von Antisemitismus zu entwickeln. Ich glaube nicht, dass das ein zentraler Bestandteil quasi der Motivation oder dass das eingelöst wurde durch so eine kurze Rede, Gegenrede und Abstimmung. Ne? Das muss noch weitergeführt werden und anders geführt werden, denke ich. Na, die Chance hätte es ja gegeben, denn dieser Antrag lag schon ein halbes Jahr vor. Der ist ja verschleppt worden durch den Parteivorstand und letztendlich haben die Delegierten diese Verschleppung nicht mehr akzeptiert. Ich wollte noch mal kurz was zu Lenin sagen. Also, habe ich mir gedacht. Ja. Es ist ja schon ein, also das Lenin schreibt ja auch sehr, sehr polemisch sozusagen und zugespitzt. Das ist für mich, empfinde das als ziemlich oberflächlich, dann sozusagen da so Versatzstücke rauszugreifen und dann zu sagen, das hat irgendwie strukturell irgendwie Ähnlichkeiten oder so. Und das gibt's ja auch, gab's ja auch bei Marx, ne? Also dass auch sozusagen versucht haben, die, so Wilhelm Marr und so weiter und so fort, sich bei Marx zu bedienen und sich da Bausteine rauszuholen, um dann irgendwie ihre Ideologie von raffgierigen Juden auszubauen mit so marxistischen Elementen. Das hat ja Friedrich Engels dann auch zurückgewiesen entsprechend als so ein Sozialismus für dumme Kerls. So einem polemischen Ton und auch mit Finanzkapital im Imperialismus ist was ganz anderes gemeint als das, was jetzt ein Nazi unter dem Begriff verstehen würde. Auf jeden Fall, aber ich meine was anderes. Also Marx ist ein bitterböser Polemiker und dem also ist kein, wenn es eben drauf ankommt, quasi kein Schimpfwort derb genug quasi. Mit Lenin und dann aber auch weiter quasi in der Geschichte der KPdSU und ihres Einflussgebiets, nenne ich es mal möglichst neutral, in den Volksdemokratien in Osteuropa, kommt auch so eine Sprache, die so sehr stark verschwörungsideologische Momente, also die ganzen Diversanten, Agenten, Zersetzung und sowas, das ist ein Vokabular, was da auftaucht. Und das ist natürlich nicht das einzige Moment, sondern das eingebettet ist bei Teilen, auch das ist, würde ich jetzt nicht Lenin vorwerfen, sondern eher quasi dann Linie Stalin und weitere. Also wenn das ganze kommunistische Projekt auch noch ganz stark national geformt wird, also dass es darum geht, die Sowjetunion als Nationalstaat, als zwar irgendwie sozialistischen oder kommunistischen, aber als Nationalstaat zu etablieren und die osteuropäischen Volksdemokratien als Nationalstaat, da kommt noch dieses Moment der Nation. Dann Nation dazu. Next, also in den 50er Jahren in der DDR, das ist unglaublich, wenn man aus heutiger Perspektive liest, wie krass nationalistisch diese Texte sind. Und da ist ein nächstes Moment da. Also wie gesagt, aber ich wollte nur sagen, das sind alles Affinitäten, die sich quasi antisemitisch ausformulieren lassen, dann, das heißt nicht, dass das irgendwie schon angelegter Antisemitismus ist, aber wenn dann quasi Israel oder irgendwie Judentum in einer Form ins Bild kommt und man besonders schlicht ist oder besonders bösartig oder eben ideologisch entsprechend gefärbt, dann kann sich das leicht antisemitisch ausformulieren. Also wenn wir angucken, in der DDR-Kinderzeitschrift eine Darstellung mit so einem kleinen Text über den kleinen Drachen Zion. Das ist irgendwie ein Drache, der irgendwie nichts zu essen hat und dem die Kinder Palästinas immer was zu essen geben. Aber am Ende lässt er sich quasi mit nichts zufrieden zu geben und es endet dann auch so, ein Drache bleibt eben immer ein Drache, ne? Also da ist es dann schon so offensichtlich, dass man sagen kann, es gibt irgendwie einen Bezug zu dem Realkonflikt, wo die Palästinenserinnen leiden und quasi Israel und der Zionismus sich ausbreiten und Landnahme machen. Aber am Ende wird der Zionismus mit einem bösartigen Tier assoziiert, was sich niemals ändern wird, was wesenhaft gleich ist und so weiter. Und Slansky-Prozess ist jetzt das alleroffensichtlichste Beispiel, ne? Also da kann das dann quasi, es kann, wenn Juden ins Spiel kommen und man quasi ein Weltbild hat, was da Affinitäten hat. Und deswegen sage ich, ein linkes Weltbild, was ein linksnationalistisches ist, ist quasi näher an der Wahrscheinlichkeit, auch antisemitisch ausgeformt zu werden unter den entsprechenden Umständen, als eins, was gleichzeitig sich stark in der Kritik der Nation übt. Aber da, ich wollte nicht sagen, dass Lenin eigentlich so ein verkappter Judenfeind ist oder so, sondern dass es bestimmte Muster gibt. Dazu gehört eben auch diese Absolutheit des eigenen Anspruches und die sich ja fortsetzt in der Weise. Also kann man Lenin Stalin nicht vorwerfen. Ja? Aber es gibt trotzdem Genealogien, die da langführen. Als letztes würde ich noch gern ein bisschen über den Philosemitismus sprechen. Denn was ja sozusagen schon an sich problematisch ist, ist die Veranderung oder Othering der jüdischen Menschen als irgendwie eine Gruppe von Menschen, die man von sonstigen Menschen abgrenzen muss. Und wenn zum Beispiel so ein Bundeskanzler Friedrich Merz davon spricht, von der Judenfahne spricht und dann irgendwie die israelische Flagge meint, dann ist das nicht unproblematisch aus dieser Perspektive heraus. Also da entsteht der Verdacht, dass er genau das macht, nämlich eine Veränderung jüdischer Menschen. Das wiederum ist in der Öffentlichkeit aber irgendwie okay. Also da hat es keine Kritik daran gegeben. Selbst die offensichtlichen antisemitischen Äußerungen, die aus der AfD oder sowas kommen, gibt's jetzt irgendwie kaum, werden kaum öffentlich und in den Medien kritisiert. Ist Philosemitismus nicht auch etwas, was man sich mal genauer angucken müsste? Und warum wird das nicht gemacht, deiner Einschätzung nach? Beziehungsweise ist es überhaupt wichtig, deiner Einschätzung nach? Also nach unserer Diskussion über Lenin habe ich jetzt die zweite Chance, mich unbeliebt zu machen, indem ich sage, ich würde auch diese Äußerung von Merz gar nicht so hochhängen. Also ich finde, dieselbe Neurotizität, mit der quasi die ganze Diskussion geführt wird, man könnte, wenn man ein bisschen wohlmeinend rangeht, sagen, okay, das war irgendwie ein Versprecher, der in diesem Sinne als Versprecher aber was offenbart, nämlich eben doch, dass es irgendwie, dass diese Gleichsetzung von Israelis und Juden irgendwie weit verbreitet ist. Aber ich glaube zum Beispiel, ne, aber ich glaube nicht, dass er das, dass das irgendwie so unbedingt so sein Motiv war oder so. Aber du hast natürlich völlig recht, dass je nachdem, von welcher Seite was kommt, gibt es unterschiedliche Reaktionsweisen und unterschiedliche Anstrengungen, das zu skandalisieren oder zu exkulpieren. Also als Trump auch in seiner ersten Regentschaft, möchte ich fast sagen, irgendwie vor jüdischen Organisationen gesprochen hat und antisemitische Stereotype vom Stapel gelassen hat, wurde das irgendwie hingenommen und nicht kritisiert. Es wurde sogar von jüdischen Organisationen teilweise in den USA irgendwie verniedlicht oder als Musk mit dem Hitlergruß irgendwie aufgetreten ist. Da gab es irgendwie alle möglichen Entschuldigungen dafür. Aiwanger musste, obwohl er als Jugendlicher offensichtlich Neonazi-Flugblätter verteilt hat, wurde nicht zum Riesenskandal, musste nicht zurücktreten. Also es gibt offensichtlich doppelte Standards auch in einer ganz anderen Richtung. Aber trotzdem hast du also vor allem recht mit dem Punkt, dass es nicht ausreicht, wenn wir uns nur das angucken, wo Juden quasi zum ultimativ Bösen gemacht werden oder für alles Böse in Haftung genommen werden, sondern eine total positive Bezugnahme auf Juden, sondern auch eine irgendwie Glorifizierung von Juden oder eine Glorifizierung von Israel oder so eine Sakralisierung, die beispielsweise dazu führt, dass man quasi Israel überhaupt nicht mit realweltlichen politischen Maßstäben misst, wie Völkerrecht beispielsweise, sondern dass das immer nur geht über die Brille Vergangenheit, deutsche Menschheitsverbrechen, Holocaust, Auschwitz. Das zeigt, dass es quasi, dass der Antisemitismus nicht nur diese Feindschaftsideologie ist, sondern eingebettet in genau eine Art und Weise, Jüdinnen und Juden zu was, also irgendwie zu was Besonderem anderen zu machen. Und Sigmund Baumann hat das irgendwie sehr gut gefasst und hat dafür quasi auch einen neuen Begriff geprägt, nämlich den Allosemitismus. Das Jüdische als etwas ganz anderes, wo dann quasi Antisemitismus und Philosemitismus zwei Sonderformen sind, zwei unterschiedliche Ausprägungen. Und also bei beiden geht es darum, dass Phänomene der komplexen kapitalistischen Moderne, die von entwurzelten Individuen nicht verstanden werden, unter denen sie leiden. Also Leute, die aus ihren traditionellen Dorfgemeinschaften gerissen werden und plötzlich in Großstädten sich verkaufen müssen und dort eine freie Presse oder eine unterschiedliche Ideologien erleben und eine Komplexität von Gesellschaft, die sie nicht verstehen. Also das kann unterschiedlich quasi gedeutet werden. Das kann quasi judenfeindlich gedeutet werden. Das ist irgendwie der Hauptstrang. Aber das kann eben ganz schnell umschwenken auch. Also gerade nach dem Nationalsozialismus, das hat Frank Stern in seinen Forschungen schön gezeigt, wurden diese antisemitischen Vorteile oft einfach umgedreht. Dann waren vorher die Juden geldgierig und jetzt werden sie als gute Geschäftsleute dargestellt. Oder auch Adenauer, ne, der sich irgendwie durchaus auch verdient gemacht hat, um so etwas wie Aussöhnung oder Annäherung, so schwierig es auch sein mag, der hat das auch gemacht, natürlich aus instrumentellen Motiven, um das deutsche Ansehen wiederherzustellen und mit der Annahme, also gibt es ja entsprechende von ihm überlieferte Zitate, dass die Macht der Juden halt immer noch sehr groß sei und man das in Rechnung stellen müsse. Dass auch bei Leuten, die wohlmeinend im gewissen Sinne sind, die keine Nazis waren, Verfolgte von Nazis, dass die trotzdem antisemitische Einstellungsfragmente in sich tragen können. Das könnte man ja auch wissen aus der Auseinandersetzung mit Rassismus. Da würde auch niemand, der Rassismus kritisiert, würde heutzutage immer noch sagen, ich selbst bin Antirassist und bin völlig frei davon, weil man gesellschaftlich geprägt ist. Und man muss sich halt vergegenwärtigen, dass wir auch gesellschaftlich antisemitisch geprägt sind, also entsprechend solche Vorurteile mit uns tragen. Und die ausufernde, fehlgeleitete, falsche Antisemitismuskritik, die ich autoritärer Anti-Antisemitismus nenne, die ist in denselben Kontext mit einzuordnen. Also sowohl die Obsession, damit Israel als besonders schlecht darzustellen oder bei den Juden immer irgendwas Komisches zu wittern, die lässt sich schon auch als Ausdruck ähnlicher gesellschaftlicher Grundkonstellationen verstehen, deren Ausdruck eben auch ein Weltbild ist, was überall nur Antisemitismus entdeckt und sich quasi auf diese Art und Weise von den Solidaritätsdilemmata, von den Widersprüchlichkeiten freimacht. Das gehört irgendwie beides zusammen. Es ist aber ein komplexes Verhältnis, worüber man jetzt wahrscheinlich auch noch viel ausführlicher reden müsste. Ja, dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Aber vielen Dank, Peter, dass du da warst und dass wir das Gespräch führen konnten. Und Hat mir auch großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und an die Leute da draußen. Natürlich ist es wichtig, auch Antisemitismus ernst zu nehmen. Und der erste Schritt dazu wäre zum Beispiel, sich die Definition mal durchzulesen. Ich empfehle besonders die Jerusalem Declaration on Antisemitism. Dann kann man sich auch vielleicht eher auch ein Bild über die aktuelle deutsche Debatte machen. Das ist, glaube ich, auch nicht unwichtig. Peter hat es gesagt, zum emanzipatorischen Projekt gehört es auch dazu, sich mit Antisemitismus zu befassen und ihn zu bekämpfen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.